Okay, dann kommen wir zu Platz 5. Platz 5, okay, und da decken wir auch wieder, glaube ich, deinen Platz 3 gleich mit ab, Tim. Und zwar habe ich Oh, auf nice. Platz 5 Hateful Eight Sehr schön. gewählt. Januar war das, ne? Relativ früh im Das Jahr war für Januar, uns. ja, das war Genau. Januar. Kommt mir auch schon so ewig hervor, weil ich den vor, keine Ahnung, einem halben Jahr dann nochmal, nein, nicht vor einem halben Jahr, aber vor einigen Monaten schon dann nochmal zu Hause gesehen habe. Deswegen kommt einem das schon so ewig hervor. Ja. Haben wir auch schon mal extra gesondert drüber gesprochen. Hat Schwächen der Film, ohne Frage, aber hat auch eine interessante Atmosphäre. Es sind auch wieder ein paar wirklich schicke Dialoge drin. Ein paar Charaktere sind ein bisschen überzeichnet oder man hat das Gefühl, man kennt sie schon ein bisschen aus anderen Tarantino-Filmen, bloß in dem Fall mit einer anderen Besetzung. Aber finde ich, ist irgendwie doch wichtig, dass er hier mit drin ist in der Ja. Liste, einfach weil es doch einen recht hohen Stellenwert hatte, so. Ja, absolut. Ich habe auf meiner 5 Deadpool, über den wir jetzt ja schon geredet haben. Deswegen muss ich dazu nichts mehr sagen, aber was jetzt Hateful Eight angeht, ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht immer dieses. Den Satz, den viele Leute sagen, irgendwie von wegen, der ist nicht so Tarantino, der Film. Also wenn ein Film Tarantino ist, dann ist es The Hateful Eight. Finde ich auch. Also Hateful Eight ist näher an einem Tarantino-Film als jeder Tarantino, der in den 2000ern rauskam. Genau, Das und das ist ist. absoluter Fakt. Also der ist so nah an einem Reservoir Dogs oder an einem Jackie Brown oder sowas dran, wie kein Django, kein Bastards, kein Kill Bill, nix. Die sind alle nicht so nah dran wie an dem Original Tarantino. Ich finde die Musik von Ennio Morricone grandios gepaart mit, also liefert auch ganz viel zu der Atmosphäre, muss man sagen. Ich finde dieses gesamte Setting in dieser Hütte super geil. Dieser Film, wirklich, könnt ihr alle darauf Geld wetten, in 10 Jahren wird der an Filmuniversitäten, wird Kamerastudenten beigebracht werden mit diesem Film, wie man Interior-Szenen auflöst. Also das ist ein Paradebeispiel dafür, wie man in einem Raum dreht. Und vor allem mit halt auf halt 65 mm Film, wo die ganze Zeit jeder im Bild ist. Das ist absolut atemberaubend. Der Film hat super geile Schüsse. Der Film hat richtig gute Augenblicke. Es ist nicht der stärkste Tarantino, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist ein Tarantino, der wieder richtig sich vom Mainstream abkoppelt. Also, wohingegen Bastards und Django ja schon sehr viel mehr so an sich an das so allgemeine Kino angepasst hat, muss man ja sagen. Also Django ist ja der mainstreamingste Tarantino, den es gibt. Der ist stringent erzählt, da gibt es keine Zeitsprünge und er fühlt sich an wie ein normaler Film quasi, in Anführungszeichen. Da geht Hateful Eight halt wieder einen richtigen Schritt zurück. Und ich finde den grandios. Und deswegen ist er auf meiner 3. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal so ein gutes Kammerspiel gesehen habe. Also denn auch quasi besseres Kammerspiel als 10 Cloverfield Lane, weil das ist ja eigentlich auch ein Kammerspiel. Genau. Ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe letztens vor, naja, ein paar Monaten nochmal einen alten Western gesehen. Leichenpflaster an seinen Weg. Ich glaube, ich habe da auch schon mal angesprochen. Ich Darüber haben wir komme mal geredet, wir beide, ja. genau, ich komme nur darauf zu sprechen, weil mir da so bewusst geworden ist, dass es so zwei Szenen gibt, die im Schnee spielen, die wirklich fast eins zu eins wirken wie in Hateful Eight, als hätte er die Ja, übernommen. Weil ich ja. gehe ja davon aus, dass er sich den Film vorher wahrscheinlich fünfmal angeschaut hat. Einfach ist halt ein Western, der im Schnee spielt. Also es gibt da so Szenen, wo sie in der Postkutsche vorbeifahren und einen in Schnee werfen oder aus dem Schnee Ja, holen. ja. Das ist da schon nah dran. Und Ja. man muss auch mal sagen, um ganz kurz nochmal einen anderen Western anzusprechen, der dieses Jahr kam, nämlich sieben, na, die Die glorreichen glorreichen Sieben. Sieben. Die glorreichen Sieben. Ein Hateful Eight, der im Schnee spielt und in einer gottverdammten Holzhütte, ist 10-mal mehr Western als in Die glorreichen Sieben. Denke ich auch, und ich habe ihn Und nicht gesehen. das ist doch allein schon ein richtig krasses Qualitätsmerkmal dafür, wie gut Tarantino dieses Genre kennt. Weil glorreichen Sieben war ganz, ganz nett, aber es war alles so gelackt und keine Ahnung was. Und Tarantino kriegt es hin, Filme zu machen, wo es einfach so wirkt, als wären die vor 40 Jahren entstanden, aber sie haben halt einfach einen besseren Look. irgendwie als vor 40 Jahren. Also so fühlt sich ein Hateful Eight an, aus meiner Sicht. Und die Charaktere sind ein bisschen überzeichneter und ein bisschen krasser. Ja. Genau, aber jetzt kommen wir zu Staffans Platz 5. Den haben wir schon genannt, das ist The Revenant. Deswegen okay, alles klar. Haben wir schon. Dann kommen wir zu Johns Platz 4. Genau, und gleichzeitig auch Staffans Platz 4. Und der wird bestimmt für ein bisschen Diskussionsstoff sorgen. Und zwar haben wir beide auf Platz 4 fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Eine der wirklich größten Überraschungen des Jahres, würde ich sagen, zumindest für mich, nachdem wir über den Film schon gesprochen hatten, Tim, du und ich, mehrfach, glaube ich auch, bevor er rauskam und du so deine Meinung abgegeben hast. Und ich schon im Vorfeld, bevor ich wusste, wie der Film wird, gedacht habe, ja, ich teile deine Punkte. Und wenn es sich so ergibt, wie du es gesagt hast, dass ich mit diesem Film überhaupt nicht zufrieden sein werde. Du hattest so angemerkt, dass Eddie Redmayne so ein bisschen so ein, wie hast du gesagt, socially awkward Charakter spielt und dass dir das zu viel war. Dann hat dir... Ganz ehrlich, also was anderes hat der Typ ja auch noch nicht gemacht. Nee, genau. Da habe ich nämlich dann auch Schiss gehabt, dass mir das zu viel wird. Hab dann im Film aber gedacht, vielleicht war es gut, dass du mir das gesagt hast. Ich habe dann natürlich drauf geachtet und habe das nicht als so störend oder so viel empfunden, wie ich es befürchtet hatte. Das war gut. Dann hast du gesagt, dass dieser Showdown am Ende nicht gefallen hat. Dass es mehr auf ein Finale hätte zulaufen müssen. Fand ich eigentlich auch ganz gut so. Es ist ja noch eine Reihe, die offen ist. Ein Bösewicht wurde vorgestellt, etabliert. Ein anderer hat für den Film, für den Zusammenhalt noch gesorgt, wo man auch noch nicht weiß, ob der nochmal wiederkehrt. Bedrohung wurde dargestellt, die war ja ein bisschen umfassender als nur eine Person, sondern die ganze Stadt war ja irgendwie, es gab ja diesen dauernden Konflikt. Aber wir haben darüber auch schon gesprochen. Und ich fand ihn lustig, witzig, optisch fand ich ihn toll, hat alles richtig gemacht. Ich bin wieder angefixt, beziehungsweise freue mich auf die Filme, die da noch folgen. Ich glaube, Stefan sieht das relativ ähnlich. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also das war einfach so wieder so ein Trip in die Vergangenheit quasi. Also als Harry Potter-Fan hat man da sehr viel Spaß dran gehabt an dem Film. Und gleichzeitig wurde halt eine komplett neue Welt aufgemacht mit Amerika. Und auch mit den titelgebenden Tierwesen halt. Ja, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, wo wurde denn diese Welt bitte schon aufgemacht? Die wurde die ganze Zeit aufgemacht, finde ich. Also ich finde, wie sie da das noch verknüpft haben mit irgendwelchen so, in Anführungszeichen, geschichtlichen Rückblicken, wie sich da so Organisationen rausbilden, die so ein neues Salem fordern oder Salem, um Hexen zu verfolgen und so weiter. Wie das Ministerium vorgestellt wurde mal, wie es in Amerika quasi funktioniert und wie das Ganze ineinander greifen muss, wie sie versuchen müssen, immer die Nicht-Magier davor zu bewahren, dass sie irgendwas mitbekommen. Ich fand es toll, weil es halt dieses Zusammenspiel gezeigt hat. Auch mit diesem einen Charakter, der halt Nicht-Magier war, der eingebunden wurde in die Geschichte. Ich fand das alles ziemlich schlüssig und sehr gut gemacht. Ich meine, versteht mich jetzt auch nicht falsch, ich fand den Film nicht scheiße. Das meinte ich ja auch schon zu dir, dass ich den Film nicht scheiße fand. Ja, ja. Also er hat mir schon Spaß gemacht an ein paar Stellen. Ich würde ihm, keine Ahnung, 6,5 von 10, irgendwie halt sowas. Also er ist auf gar keinen Fall schlecht. Der Film hat mich unfassbar sauer gemacht, weil ich finde, der verschwendet so krass Potenzial. Ich finde, der hätte so viel besser sein können noch, als das, was sie dann letztendlich da irgendwie gemacht haben. Ich finde es okay, wenn man sagt, ja, das Ganze mit halt Grindelwald, die Bedrohung wurde halt dargestellt und so weiter und so fort. Ja, das ist alles schon gut, aber du kannst das nicht das so machen. Nee, das war gerade schlecht. Sorry. Ja, eben, du kannst nicht die erste Minute nur Zeitungsartikel zeigen mit wo ist Grindelwald, bla bla bla, wo ist er? Dann dem Zuschauer auch noch vollkommen klar machen, dass Colin Farrell Grindelwald ist und ihn immer wieder zeigen und keine Ahnung was. Und dann kommt dieser letzte Augenblick, wo du dann den Payoff geben kannst. Und dann ist das so eine Scheiße. Das ist doch, und genau da ist wirklich die Darth Vader-Szene am Ende von Rogue One ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es macht. Und das mit Grindelwald ist ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht macht. Weil die Darth Vader-Szene am Ende von Rogue One dauert 45 Sekunden. Es ist wirklich ein Witz. Es ist kurz. Aber sie delivered on point. Sie ist super geil. Da sind wir uns alle einig. Und sie gibt dem Zuschauer genau das, worauf man den Film gehofft hat, dass es kommt. Und ich saß bei Fantastische Tierwesen da. Natürlich, andere Sachen haben mir auch gefallen. Andere Sachen haben mich auch angefixt. Aber ich dachte die ganze Zeit, weil Colin Farrell ja auch immer mal wieder gezeigt wird und immer wieder interessant ist, was denn nun mit ihm passiert. Okay, wann kommt's denn jetzt? Und dann bist du in dem Augenblick und dann ist es so lächerlich. Das ist, und was, und Eddie Redmaynes Grund, dass er in den Staaten ist. Dieser Vogel. Ja. Das ist so irrelevant, dieser Vogel. War dieser Vogel nur dazu da, damit alle am Ende die Sachen vergessen? Oder was? Was ist das für eine Scheiße? Den wollte er doch da einfach rauslassen. Genau. Ist doch völlig egal. Er ist halt nur dafür in den USA. Also ich, ja, aber das ist doch so ein platter, lächerlicher Punkt. Und ja, dieser Vogel bietet doch dann gar nichts für den Rest. Es wäre doch viel konstruierter, wenn Eddie Redmayne jetzt aus einem Grund da wäre, der dann am Ende wieder irgendwie sich verknüpft mit einer ganz großen Bestimmung oder so. Da finde ich es eher sinnvoll, wenn er halt da ist, weil er das macht, was er macht. Und das sind halt diese Tierwesen irgendwo auszusetzen oder zu finden oder aufzuspüren. Das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Ja, ich kann diesen Punkt da am Ende mit dem Showdown schon nachvollziehen, dass es halt ein bisschen lächerlich ist, wie er dann gefangen wird am Ende. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt zu viel vorwegnehmen für den Film, für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja, es ist jetzt eh zu spät. Naja, man muss ja nicht jetzt das große, ja, genau, die große Überraschung vorwegnehmen. Genau. Und grandios kacke war. Ja, und ich muss auch sagen, was mich auch, also ihr wart ja anscheinend auch deutlich größere Potter-Fans als ich in der Kindheit. Ich fand Harry Potter immer okay und nett und so weiter, aber ich war nie ein großer Fan von dem Ganzen. Weshalb vielleicht der Film mich dann auch noch mal extra nicht so sehr angefixt hat. Aber auch dieses Gesamte mit diesem Muggel. Ja. Dieser gesamte Love-Story-Arc. Was war das denn? Wofür war das da? Jetzt mal ehrlich, also gib mir eine ehrliche Erklärung. Aber ich fand's gut umgesetzt. Also, gib mir eine ehrliche Erklärung. Es muss ja, also wozu, ich... Nein, warte, gib mir eine ehrliche Erklärung. Wozu dieser Love Story Arc? Weil alles in einem Film muss irgendeinen Sinn haben. Nein, finde ich wozu? Nicht. Doch, so macht man Filme, verdammte Scheiße. der gottverdammte Sinn von diesem Vogel ist auch da, dass er am Ende da hochfliegt und... Also irgendwas muss ja irgendwie immer einen gottverdammten Sinn haben. Ja, was es hat den aufgeregt hat. Ich bin nicht fertig. Was mich auch aufgeregt hat in Girl on the Train, wo sie am Anfang diese Zeichnungen haben, die keine Bedeutung haben. Und diese gottverdammte Love Story, da saß der Hampelmann von Regisseur, ich habe seinen Namen vergessen, David Yates, ne? Ja, saß da. Oh, wir haben 150 Millionen Budget ausgegeben. Ich habe noch 30. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen daraus einen 3 demografischen Film machen. Wir müssen irgendwie noch die Frauen abholen. So im mittleren Alter kannst du nicht irgendwie noch eine Love Story einbauen? Okay, die beiden lieben sich jetzt. Ich wette mit euch, dieses Gespräch gab es. Und du kannst diesen gesamten Love Story Arc zwischen diesem Muggel und der Schwester von der quasi weiblichen Hauptdarstellerin kannst du rausnehmen. Komplett irrelevant und scheißegal. Ja, aber es ist doch wichtig, für die Handlung des Films ist es vielleicht nicht so wichtig, aber es geht ja, das ist ja schon wieder so ein Teil, um diese Welt zu öffnen. Das haben sie auch erwähnt, dass in den USA halt, dass es halt nicht geht. Du darfst halt nicht mit einem Muggel oder mit einem, wie heißt es, Nomad. Darf man halt nicht eine Beziehung eingehen, man darf sich nicht lieben quasi. Und dadurch war das halt auch noch ein weiterer Konflikt, der da dann nochmal dargestellt wurde, signalisiert wurde. Ja gut, also aber wie viel Zeit haben die denn da reingebuttert? Also das war ja also wirklich... Ich fand, das lief immer nebenher und fand es jetzt auch nicht störend. Ja, na gut. Das hat nochmal für so einen emotionalen... Naja, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass... Wirklich? Das hat euch emotional mitgenommen? Also in dem Moment, wo der seine Erinnerung verloren hat am Ende, ja, war ich 100-mal emotionaler involviert als bei Rogue One, als bei Rogue One. Ja, und das ging mir genauso und deswegen, tja... Hat funktioniert, ja. Tim. Also, ja. Oh, ich hasse euch, wirklich. Ey, dass ich jetzt hier sitze. Okay, weiter. Ja, zu Platz 3 wurden eure schon genannt. Ja, genau. Ihr habt ja, also John hat ja Revenant, du hattest Hateful Eight auf 3, wenn ich das hier richtig sehe. Und ich habe auf 3 Hail Caesar. Ich freue mich gerade, dass so ein bisschen Spannung durch unseren Platz 4 reingekommen ist. Ach, John, sei ruhig. Ja, vielleicht kommt der auch durch 3 rein. Ich weiß nicht, wie ihr dem so aufgeschlossen seid. Weil, also Hail Caesar habe ich viel gehört, dass der halt die Handlung nicht stringent sei und immer so spruchstückhaft und die Kamera nicht so gut sein soll. Ich weiß nicht, ob du das warst, Tim, der das mal meinte, dass die Gesichter unscharf sind oder irgendwas unscharf ist. Die Ohren sind scharf und die Gesichter sind nicht scharf. Ah, okay. So, aber es stört mich alles überhaupt nicht, weil Hail Caesar so ein Film ist. Ich sehe die Kritikpunkte, die man eben haben kann. Aber ich akzeptiere sie einfach, weil ich finde es so toll, da einfach 2 Stunden in dieses Hollywood von damals einzutauchen und wie das damals halt war, dann noch verknüpft mit ein paar übertriebenen Sachen da drin. Aber ich hatte so viel Spaß in dem Film, ich fand den so witzig, vor allem den neuen Han Solo, ich vergesse immer, wie der heißt. Ehrenreich. Den fand ich so witzig und ja, da hatte ich einfach Spaß in dem Film. Oh, verdammt. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu dem zu sagen habt, ist auch nicht so wichtig. Eigentlich nicht, ich habe das zwar alles so halbwegs empfunden wie du, aber alles abgeschwächt. Also okay. Ich fand den nicht so lustig, ich fand den, hab mich da nicht so reinversetzt gefühlt in dieses Feeling, wie du gesagt hast. Hat mich halt einfach nicht ganz so abgeholt. Ich fand den aber trotzdem gut. Ich glaube, da schließe ich mich schon an. Das trifft es irgendwie auf den Punkt. Mhm. Also ich alles ein bisschen abgeschwächt und ich kann sofort 5, 6 Coen-Brüder-Filme nennen, die ich besser finde. Ja, genau. So. Ja, ich 2. Okay. Aber ich mag auch alle Coen-Brüder-Filme, deswegen. Mhm. Das kommt jetzt wahrscheinlich auch noch dazu, deswegen sehe ich das mit anders. Platz 2. Ja, dann fange ich mal an. ein bisschen erklären muss ich den wahrscheinlich, warum der da auf Platz 2 ist, aber auch nicht zu lang. Ich finde auch alles super, den Film. Ich habe einen Film vergessen zu nennen. Stimmt, auf Platz 4, dann hol den mal schnell nach. Ja, wie haben wir den denn? Keine Ahnung, wieso, irgendwie, frag mich nicht. Auf Platz 4 habe ich Hell or High Water, hat den irgendwer bisher gesehen? John, warst du endlich so weit, hast du den Film nicht angeguckt? Nein. Wusste ich. Läuft der überhaupt schon im Kino? Nee, der kommt erst noch. Der kommt erst noch ins Kino hier in Deutschland. Deswegen ist er so ein bisschen in der Liste Supergeil. Absolut. Ich vergesse den Namen immer. Der Ehemann von Charlize Theron, wie heißt er nochmal? Weiß ich nicht. Na? Keine Ahnung. Spielt der damit? Gib einen anderen Hinweis. Ja, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist der Medivh spielt in Warcraft. Okay, ja, Ben Foster. Ja, danke, genau. Ben Foster, supergeil. Chris Pine, supergeil. Jeff Bridges, mega geil. Alles irgendwie so ein moderner Western-Aufzug. Soundtrack von, wie heißt der, Nick Cave? Ja, ist richtig. Absolut atmosphärisch. Der hat mir so krass gut gefallen und ist ja, muss man ja auch sagen, von der breiten Masse wird er ja auch echt mega angenommen. Also der hat ja, glaube ich, ist für einige Preise nominiert, unfassbar gute Kritiken bekommen. Also der ist ja auch einer der großen Preiscontender, glaube ich, dieses Jahr, so wie ich es mitbekommen habe. Neben Manchester by the Sea, den keiner von uns bisher gesehen hat. Mhm. Aber den ich auch super interessiert bin. Und Lana. Ja, stimmt. Und kann ich nur unbedingt weiterempfehlen. Also wenn ihr die Chance bekommt, den zu gucken, dann guckt den bitte. Und ich sag jetzt schon, ich gebe jetzt die Prophezeiung, dass Staffan den nicht gefällt und dass John ihn auch dann in seine Top-10-Liste packen würde für das Jahr. Okay. Ist auch ganz oben in meiner Liste an Filmen, die ich schauen will. Dann jetzt zu Platz 2. Ne? Genau. Ich mache es aber auch nicht zu lang. Ich habe auf Platz 2, ist subjektiv, aber ist ja halt meine eigene Liste. Ne? Kubo and the Two Strings. Ich weiß gar nicht, ob du ihn gesehen hast, Tim. Noch nicht. Ich muss ihn noch gucken, tatsächlich. Okay. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aber du magst ja auch Studio Ghibli-Filme und so Animationsfilme. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde den Film lieben. Ja, also der hat mich emotional am meisten abgeholt dieses Jahr. Ich fand den optisch am schönsten. Es ist der einzige Film, der mir einfällt, in den ich 2-mal ins Kino gegangen bin. Es ist auch einer der wenigen Animationsfilme, die mir überhaupt gefallen. Kurz dazu gesagt, ist halt ganz viel mit Stop-Motion, aber man sieht es kaum. Ist wunderschön gemacht allein. Auch die großen Kreaturen, gegen die sie kämpfen, sind alle in Hunderten, also in so viel Aufwand animiert. Sieht man hinterher im Abspann auch nochmal. Es ist der schönste Abspann, den ich hier gesehen habe. Der emotionalste. Ich war, wie gesagt, zweimal da drin. Einmal musste ich wirklich weinen, das erste Mal, als ich in dem Film, den Film gesehen habe. Das zweite Mal war ich mit anderen Leuten da. Da musste der, der dabei war, auch weinen. Das heißt, es ging nicht nur mir so. Und ich fand den einfach wunderschön, den Film. Auch es gibt so ein, zwei Sachen, da kann man natürlich immer klar drüber streiten, aber ich fand den sehr schön. Kein zu plumper Humor oder sonst was. Doch. Also ist ein Argument, was ich schon oft gelesen habe, was ich nicht nachvollziehen kann. In Kubo ist so viel dummer Humor drin. Das ist unfassbar. Wie man den nicht, also, weil das hat mich schon aufgeregt, als du mal sagst, du guckst Animationsfilme wegen des dummen Humors drin. Und den hat Kubo auch. Dieser Insektenmann, der ist so dumm und macht nur dumme Witze. Ja, das stimmt. Und den, ja, okay. Jetzt kannst du erstmal weiter sagen. Da musste ich kurz einsteigen. Ja, okay. Aber guck mal, das war das erste Mal, dass Stefan emotional wurde. Ja, weil sehr interessant. Weil ich überall lese, dass dieser Film, immer nur ich das und jetzt ist Stefan mal am Start. Voll gut, ey. Ja. Weil ich überall lesen muss, dass Kubo der tollste Film aller Zeiten ist. Ja. Und ich das nicht nachvollziehen kann. Ich freue mich, wo hast du es denn noch gelesen, außer bei mir? Los, Stefan. Lass mich nicht. On fire, los. Auf jeden Fall Matthias Holm. Ja, okay. Der schreibt für die Nacht der Lebenden Texte unter anderem. Mhm. Der hat den hoch bewertet. Mhm. Ja, und andere Blogs, ich weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall. Ja, Niklas und ich, wir haben den ja zum Beispiel gesehen, wir haben uns ja beide auf den Film sehr gefreut, haben dann auch gedacht, wir müssten eigentlich nochmal eine Gegenkritik zu Stefans Kritik schreiben, die ja eigentlich auch, du warst ja positiv insgesamt in dem Film, aber wir haben gedacht, der muss noch 3 Punkte mehr kriegen. Ich habe dann auch nochmal einen Text dazu geschrieben. Ich habe ja 7 sogar gegeben. Genau, oder? Genau. ja, also ich finde ja selten Animationsfilme toll, aber der ist einfach wirklich grandios. Und er hat halt so eine ungewöhnliche Erzählweise, er traut sich mal, was ich oft... will ich meinen, so die großen amerikanischen Animationsfilme weniger trauen, mit dem Thema Tod auch umzugehen, also auch wirklich Leute sterben zu lassen und auch kein direktes Happy End zu machen. Okay, ganz kurz, vielleicht stehe ich gerade vollkommen auf dem Schlauch. Ja. Aber du warst doch auch Studio Ghibli-Fan, ne? Ja. Gut, genau. Und haben wir schon ewig oft drüber geredet. Und da muss ich John unterstützen, wenn er sagt, er mag keine Animationsfilme mit dummem Humor. Das ist nämlich so, dass das Studio Ghibli komplett keinen dummen Humor hat. Und also das, die Aussage macht schon Sinn. Nee, das verstehe ich ja auch. Und ich sage ja auch nicht, dass Animationsfilme keinen dummen Humor haben, aber ich sage nur, dass Kubo den auch hat. Kubo ist nicht ganz frei von auch so kindlichem Humor, auf jeden Fall. Ja. Also, aber es ist nicht so viel, wie es mich in anderen Filmen stört, dass es so, dass der Witz wirklich noch 5-mal erklärt wird, damit ihn jeder 5-Jährige versteht. So ist es aber nicht. So ist es auch bei Disney, bei Pixar oder Walt Disney Filmen ist es nicht. Naja, es fällt mir halt so oft auf, negativ. Aber ist okay, ich bin da vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt in meiner Sicht. Aber es ist doch gut, wenn wir so ein paar Streitpunkte haben. Ja, auf jeden Fall. Aber bei Kubo ist es halt, also ich kann ja sagen, was meine Probleme mit Kubo waren. Na, hau raus, ja. Zum einen hasse ich Stop-Motion, das ist schon mal ein großer Punkt. Ja, aber du musst wohl sagen, das ist das Beste, was du je in Stop-Motion gesehen hast. Und siehst du da irgendwas, dass es Puppen sind, die sich schlechter bewegen als irgendwie diese... Ja, das sehe ich jederzeit. Wo denn? Man sieht es einmal ein bisschen bei den Gesichtern, bei der Mimik am Anfang. Ja, bei genau. Da sieht man das. Ja, aber das ist eine Stilfrage, das hätten sie auch anders machen können. Ja, weil wenn mir der Stil nicht gefällt, dann kann ich ja nichts dafür. Nö, das ist klar. Deswegen ist es auch kein Grund, weshalb ich nicht mal... Also, es ist ein Grund, weshalb ich... Aber man sieht es auch nur an dieser ersten Stelle. Man sieht es auch noch später. Und dann gibt es auch noch die Szene, quasi das Finale, wo es dann auch mit Computeranimation vermischt wird. Ja, und das, ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist es ja trotzdem eine Stop-Motion-Apparatur. Ja, aber es passt trotzdem nicht zusammen, finde ich. Also, das Finale fand ich optisch ganz schlecht. Und was mich vor allem gestört hat, ist dieses Fehlen diese Welt, man hat da keine Welt gefühlt, die da lebt oder irgendwie vorhanden ist. Also das Einzige, was man sieht, ist dieses Dorf am Anfang und die 5 Leute oder 4 Leute, die da rumlaufen. Ja. Und sonst hat man nichts von dieser Welt gesehen. Die sind halt immer an verschiedenen Orten. Aber diese große Geschichte, die sie da immer erzählt haben von der Schlacht und von dem großen Samurai-Krieger, das war für mich völlig nicht greifbar, weil da keine Welt war, in der das hätte stattfinden können. Dass sie dann am Ende dann noch in diesem verwüsteten Ding da sind. Na gut, aber da war ja auch niemand. Also es gibt halt quasi keine anderen Menschen in dieser Welt. Und was mich dann immer also was für mich halt so ein Problem ist, weil ich dann nicht nachvollziehen kann, wie diese Welt funktioniert. Hm. Ja, ist halt ein ganz anderer Ansatz und Erzählweise. Ich weiß, was du meinst. Und der hat mich emotional überhaupt nicht mitgenommen. Also ich kann verstehen, dass das Ende traurig ist oder auch zwischendurch schon, aber mir haben die Charaktere auch nicht gefallen. Bei mir war es jetzt auch nicht so, dass er mich emotional so sehr mitgenommen hat, weil er traurig oder so war, sondern teilweise, weil ich ihn einfach so schön umgesetzt fand. Ich fand schon emotional oder ich war gehuckt vom Film ich glaube nach den ersten 10 Minuten, wo dieser Kampf zwischen diesen verschiedenen Papierwesen stattfindet. Den fand ich so grandios umgesetzt, stilistisch. Das war das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, optisch, also so im Kino. Und da war ich hin und weg. Und danach habe ich auch kleinere Fehler verziehen, die aber auch wirklich kleinere Fehler waren, wenn man das so sagen will. Ja, okay, Kubo, Streitpunkt abgearbeitet. Ich glaube, ab jetzt wird es ziemlich easy und eindeutig. Dann macht man mit eurem Teil 2. Ich habe das Dschungelbuch auf Platz 2. Ja, und ich auch. Könnte was zu sagen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ganz ehrlich, das ist ein Film, wo wirklich, wirklich, wirklich einfach alles irgendwie stimmt. Ich wüsste jetzt wirklich gerade auf den Punkt nicht, es gab wirklich keinen großen Störpunkt an diesem Film. Den gab es nicht. Also bis jetzt zu dem Platz gab es immer noch ein Element, wo ich halt irgendwie bei jedem Film immer noch dachte, das fand ich jetzt echt nicht so toll. Aber also jedes Element ich habe Dschungelbuch eine 9 von 10 gegeben. Und jedes Element in diesem Film ist mindestens eine 7 von 10. Also es gibt keinen wirklichen Abfall in diesem Film. Der komplette Look ist unfassbar gut. Die ganzen Tiere, wie sie gemacht sind, also wie Baloo der Bär teilweise gemacht ist, wie sie es hinbekommen haben, die Lieder in den Film einzubauen, wie King, die ganze King Louis-Szene auch optisch so herausragend, das ist der totale Wahnsinn. Wie sie das alles aufgezogen haben, ich fand einfach alles an diesem Film super geil. Der war unfassbar lustig an halt vielen Stellen. Der war mitreißend an vielen Stellen. Der war spannend. Das war einfach ein wirklich, wirklich richtig geiles Remake von dieser Story, die eigentlich so ausgelutscht ist. Und man hat schon so oft irgendwie gesehen. Aber das ist doch geil, wenn sowas halt nochmal irgendwie geremaked wird. Und es ist wirklich so gut, dass man halt sagen muss, es ist echt geil, dass dieses Remake existiert, weil es so gut ist. Und da muss man auch mal eine Lanze brechen für den Regisseur, den Jon Favreau, oder wie er ausgesprochen wird, der irgendwie gefühlt wirklich einen Top-Film bringt, 2 komplette Grotten macht und dann wieder einen absoluten Top-Film bringt. Ich verstehe das nicht. Also der hat Iron Man 1 gemacht, was finde ich immer noch einer meiner Lieblings-Marvel Cinematic Universe-Filme ist. Der hat Iron Man 2 gemacht, was so eine Enttäuschung war. Dann hat er Cowboys and Aliens gemacht, was ja noch schlimmer war. Furchtbar. Und dann macht er jetzt das Dschungelbuch, was so gut ist. Und auch einer der riesigen Boxoffice-Überraschungen dieses Jahr hat so viel auseinandergenommen. Und ich fand den einfach nur geil. Ja. Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Also ich finde, was mich stört, sind dann auch Leute, die sagen, sie gucken sich den nicht an, weil sie ja den Zeichentrickfilm so toll finden. Und also ich finde das, erstmal sind die beiden natürlich miteinander vergleichbar, aber die Umsetzung ist so anders, auch der Ton des Ganzen. Ja. Das ist es ist einfach komplett was anderes. Und also ob jetzt besser oder schlechter, weiß ich nicht, weil ich den Zeichentrickfilm von damals nicht mehr gut in Erinnerung habe. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, ist einfach richtig gut. Ja, also ich war wirklich total, total baff. Das war super geil. Das war. Also John, guck ihn dir an, wirklich. Ja, habe ich vor. Ich wollte ihn auch eigentlich damals im Kino sehen, aber irgendwie kam es nicht dazu. Ja. Ich habe den Zeichentrickfilm auch nie gesehen, deswegen ich werde diesen Vergleich da gar nicht ziehen. Okay. Das führt uns zu unserer Nummer 1, oder? Genau. Unsere gemeinsamen Nummer 1. Ja. Alle drei. Alle drei, ja. Nummer 1, ja. Also Arrival. Schon mal 30 Punkte für die Endwertung. Ja, haben wir ja auch schon einen Podcast lang komplett drüber geredet, über den Film. Ja. Und echt, also ein Film muss schon verdammt gut sein, wenn ich ihn zum Beispiel jetzt, wie bei dir, John, so oft hype, ja. und er trotzdem abliefert. Das ja, ist also, stimmt. Das ist schon. Und ich, was ich halt echt krass finde, ist, ich finde, es ist trotzdem nicht der beste Film von Denis Villeneuve. Ich finde, Sicario ist noch krasser. Und trotzdem ist der bei uns, ist Arrival bei uns allen auf der Eins. Das ist, also es ist ja allein schon eine krasse Erklärung dafür, wie gut dieser Film ist. Also ich glaube, das ist mit der philosophischste Film, finde ich, dieses Jahr. Der ist also bei keinem Film dieses Jahr saß ich am Ende so lange da und habe mit Leuten diskutiert über das, also nicht über den Film an sich, sondern über das Szenario, was wohl wäre, wenn das wirklich passiert. Ja. So, also was würden wir Menschen machen, wenn 12 Raumschiffe auftauchen, nichts passiert? So, was original würden wir tun? Und die ganze Atmosphäre so unfassbar gut. Dem Film hätte ein bisschen mehr Budget gut getan. Aber dafür kann er ja auch nichts. Und man muss ja auch sagen, das ist das größte Budget, mit dem Denis Villeneuve bisher gearbeitet hat. Also der hatte 50 Millionen für Arrival zur Verfügung. Was ein Witz ist. Und aber alles, also die erste große Totale, als sie mit dem Helikopter ankommen da und die Wolken hängen so ganz knapp über dem Boden und dieser geile Soundtrack von, wie heißt der Typ? Johansson. Ja, Johan Johansson heißt der. Ist übrigens disqualifiziert für Oscars, ne? Echt? Oh. Ja, Arrival darf nicht nominiert werden wegen Plagiatsvorwürfen oder nee, irgendein Lied davon ist nicht von ihm und dadurch wird es irgendwie disqualifiziert. Ich habe nicht mehr die ganze Geschichte. Meinst du jetzt aber nur Soundtrack? Genau. Achso, okay, ja, gut. Ja. Ja, wolltest du noch weiter was sagen, Tim? Sonst. Das war geschockt gerade. Der Film hat keinen Fehler irgendwie aus meiner Sicht. Also, Amy Adams ist toll. Jeremy Renner und Forest Whitaker sind, also tragen jetzt nicht so viel wie Amy Adams, aber sind auch auf jeden Fall gut in dem Film. Die ganze Idee mit der Sprache und bla, also, richtig toll. Wirklich richtig, richtig toll. Und es freut mich immer wieder, wenn ein Film, wenn ich von dem lese, ich mich auf den freue, die ersten Trailer kommen, ich mich noch mehr darauf freue und so bis in den Himmel irgendwie gehypt bin, ich sag nur Prometheus, und wenn dann tatsächlich der Fall eintritt, dass sich andere Leute auch das begeistere bis zum geht nicht mehr, dass sie sich auch auf diesen Film freuen, wie bei John, und dann kommt er und dann ist er wirklich genauso gut. Das ist schon eine Seltenheit. Ja, ganz kurz noch dazu, ich bin erst, ich weiß nicht, ob ich es in unserem Podcast schon erzählt habe, Tim, müsstest du mir nochmal sagen, mir ist erst ein paar Wochen später aufgefallen, dass der Film nach einer, ich glaube, ja, es ist eine... Ja, hab ich erzählt? Okay. Dass der basiert auf einer Kurzgeschichte von einem Autor und du kennst diesen Autor tatsächlich. Und, genau. Ich wollte auch schon was anderes von dem gelesen und so. Alles klar, ich wollte nur noch mal die Empfehlung rausgeben. Also wer auf diese Art von Geschichtenerzählung steht, der kann ja mal ausschauen. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Das ist ein chinesischer Autor, ich glaube, ich weiß nicht genau, schaut nach, wie er heißt, und der hat viele Kurzgeschichten geschrieben, wo auch manche wirklich interessant sind, falls ihr da irgendwie noch was lesen wollt in die Richtung. Ja. Ja. Ja, gut, und dann können wir jetzt, glaube ich, abschließend, es sei denn, ihr wollt noch so noch irgendwie ein paar andere Filme besprechen, aber tauchen ja vielleicht auch noch auf, können wir ja jetzt mal zur endgültigen Abschlusswertung kommen. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, wir können am Ende nochmal, ein paar Filme kann man schon noch nennen, die es vielleicht knapp nicht in die Liste geschafft haben. Okay. Aber die dann nicht so besprochen werden, wie wir es jetzt mit den anderen gemacht haben. Genau. Dann fangen wir mal an und die wir schon besprochen haben, brauchen wir jetzt nicht mehr groß was zu sagen. Ist jetzt hier eine Top 14 draus geworden, ne? 15. Oder Top 15. Also wir sagen jetzt einfach, es sind Top 15, aber irgendwas da stimmt jetzt nicht in der Liste. Okay. Ach so, und manche Plätze, oder hier Platz 14 zumindest, da sind jetzt mehrere drauf gelandet. Ja, genau. Und zwar alle so ziemlich punktegleich. Heil Caesar, Zoomania, Vor der Morgenröte, Hateful Eight, One More Time with Feeling und Wild. Ich glaube, der ist nur Wild. Wild. Ach so, okay. Weil ich konnte den auch nicht zuordnen. Wir können ja kurz sagen, von wem. Also Vor der Morgenröte ist von Christopher. Genau. Deswegen kann er uns jetzt leider nicht sagen. One More Time with Feeling ist, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist ein Film über den Nick Cave. Ah. über den, den ihr vorhin kann, genannt kann habt. Kann gut sein, ja. Ich bin mir echt nicht sicher, aber da er von Friedel von Grimm ist, gehe ich davon aus. Muss bei ihr dann aber auch relativ weit oben sein, ne? Platz 1 oder 2? 2. Ah, okay. Also sie ist auch die Einzige, die es genannt hat. Ja, okay. Und der andere, den sie genannt hat, der ist leider nicht von 2016. Ah, okay. Ja, also ich kann auch nichts zu denen sagen. Ich wollte das nur... Der scheint aber gut zu sein. Und was war das letzte? Wild ist von Steppenwolf. Weiß ich auch nicht dazu. Okay. Dann auf Platz 13 haben wir nicht drüber gesprochen. Können wir ganz kurz vielleicht was sagen? Warum? Ich habe ihn nicht gesehen, aber... Okay, Stefan hat ihn nicht gesehen. Vielleicht will Tim sagen, warum er nicht so in die Platz Top 10 oder so drin ist, obwohl er auch einen Oscar gewonnen hat. Spotlight. Boah, ja. Ich meine, wer hat den da hingepackt? Der wurde zweimal genannt halt von anderen und kommt damit auf einen Platz 13. Von Margot also, Filmtipps und von Irgendwer hat den auch noch genannt. Okay, scheißegal. Ah, nee, bei Margot ist auf Platz 1, das reicht dann wahrscheinlich schon. Ja, okay. Ja, hau raus. Also, ich muss sagen, wenn ich rein nach diesen Werten gehe, die ich immer gehe, dann hätte Spotlight auch in meinen Top 10 sein müssen, irgendwie. Weil der Film an sich, es ist ein verdammt guter Film, so, und er hat den Oscar für besten Film nicht umsonst gewonnen und ich finde, es ist einer, und das ist auch eine ganz, ganz seltene Sorte von Filmen, finde ich, geworden, die wichtig sind, dass sie existieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist ein Film, den man an der Schule zeigen könnte. Mehr oder weniger. Mhm. Genau wie Imitation Game auch zu diesen sehr wenigen Sorten von Filmen gehört, finde ich. Die man an der Schule, wo man einfach sagt, es ist wichtig, dass dieser Film gemacht wurde. Von dem, was er halt rüberbringt, was er halt aussagt. Und es ist aber halt nur wirklich so, ich erinnere mich wirklich unglaublich ungern an diesen Film zurück. Weil ich finde, der ist so, jetzt nicht brutal oder sowas, aber der ist so hart von der Thematik her und das ist so eine unschöne Wahrheit, dass man erinnert sich wirklich nicht gern an diesen Film zurück. Und deswegen habe ich den auch nicht aufgeschrieben bei mir. Ja. Und du hast dir Spotlight auch mal angesehen, das weiß ich. Genau. Und ich würde mal sagen, dass du auch sagst, dass man erinnert sich nicht gerne an diesen Film. Ja, du hast eigentlich gut zusammengefasst, ja. Aber ja, das können wir so Spotlight sagen. Okay, dann Platz 12, weil Steppenwolf ihm 10 Punkte gegeben hat. Nee, ich habe ihm eingegeben. Ich habe ihm eingegeben. Damit kommt er auf insgesamt 11 Punkte im Endranking, und zwar Toni Erdmann. Den wir schon besprochen haben, den ich auch mal noch irgendwann nachholen will. Auf Platz 11, Florence Foster Jenkins. Da großes Lob an Betty Davis, ich weiß nicht genau, die ihm 10 Punkte gegeben hat mit Platz 1. Finde ich schön, dass der dann auch in der Endliste aufgetaucht ist. Dann kommen wir zu Platz 10 und das ist Kubo. Da habe ich natürlich viele Punkte zu beigesteuert und ein paar kamen von Christopher. Auf Platz 9 wahrscheinlich überall so ein paar Punkte gesammelt hat Rogue One. Auf Platz 8, ich glaube, Christoph hat ihn auf Platz 1 gewählt, deswegen hier so weit oben, American Honey. Hast du ihn gesehen, Tim? Nee. Okay. Shia LaBeouf. Hat keiner von uns gesehen. Deswegen muss er mal natürlich sehen. Okay, Platz 7. Oder willst du mal weitermachen? Ab jetzt kommen jetzt nur Filme, die wir schon genannt haben. Ja. Auf Platz 7 Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Auf Platz 6 10 Cloverfield Lane. Das ist doch schon mal, geil, das ist schon mal interessant, Film, ne? So gut, dass der Film da drüber steht, ey. Ja. Auf Platz aber 5. Wirklich interessant, dass so ein kleiner Film das geschafft hat, da auf die 6 zu kommen. Ja. Der wurde aber auch allgemein sehr positiv. Also ich glaube, der Christian Neffer hat den auch ziemlich weit oben gehabt in seiner Liste. Dann auf Platz 5 Doctor Strange. Oh. Platz 4 The Jungle Book. Hat leider nicht mehr so viel bekommen. Außer jetzt lassen wir mal Tim raten. Was glaubst du, ist die Nummer 3, Tim? Also, warte mal, ich hatte den Namen. Wie viel Punkte? Also, hat quasi in Platz 7 denn 4 Punkte bekommen, oder wie? Platz 10 ein Punkt? Ja, genau. Okay. Und zwar Jungle Book hatte 23 Punkte. Genau. 23 Punkte. Boah, fuck. Jetzt kommen noch die 3, 2 und 1, genau. Okay, eine Frage, ist da ein Film dabei, den ich unten in meinem Ratings drin hatte? Puh, weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube schon. Ja. Okay, du kriegst einen Tipp für Platz 3. Er ist nicht in meiner Top 10 drin. Und hat es trotzdem auf Platz 3 geschafft. Oh. Steht da irgendwie Civil War oder sowas? Nee. Das wäre krass, wenn Civil War trotzdem auf 3 gewesen wäre. Ja, er ist ja in euren Listen. Okay, warte, er ist nur umsonst. Achso, Deadpool steht da. Ja, genau. Ja. Deadpool auf Platz 3 und dann, ich glaube, Platz 1 ist relativ klar. Was meinst du, was ist auf Platz 2 dann? The Revenant vielleicht? Ja, genau. Ja, und dann wirklich weit vorne mit 20 Punkten mehr. Also vorher waren wir in Dreier-Schritten 23, 26, 28 und mit 48 Endpunkten. Arrival. Ganz klar Arrival, ja. Krass. Ja. Eine Frage. Hat irgendwer noch Neon Demon genannt? Außer uns beiden? Nee. Krass. Okay. Wir können ja noch ein paar außerordentliche Nennungen sagen, die genannt wurden. Genau. Fangen wir mal bei Steppenwolf. Suicide Squad. Nur alle. zum Beispiel hat Steppenwolf noch neben Wildraum genannt. Auf Platz 3, genau. Mhm. Also Room. Ja, und sonst Bekanntes. Genau. Christian Neffe hatte auch sehr schön Swiss Army Man. Auf Platz 5, den genau. Ich, oh, das ist cool. Das wäre auch ein Film, den ich jetzt noch genannt hätte als außerordentliche Nennung, weil der echt cool ist, aber nicht so gut, dass er es reingeschafft hätte. Dann The Lobster. Den hat auch Christopher, den wollte ich unbedingt sehen. Und Son of Saul, der lief ja schon, glaube ich, letztes Jahr auch bei den Oscars, ne? Ja, war bester fremdsprachiger Film. Bester fremdsprachiger Film, genau. Ungarisch oder so, ne? Oder spielt zumindest. Ja, irgendwas mit Nazis und Konzentrationslager. Genau. Und auf Platz 3, das ist so ein Film, den habe ich erst vor kurzem gesehen, kann ich gar nicht. Hast du gesehen? Nicht Son of Saul, aber Platz 3 habe ich gesehen. Ja, ja. Und das ist The Witch. Den habe ich nicht im Kino gesehen, sondern erst vor kurzem. Und das konnte den Platz 3, aber weiß ich nicht, jetzt vielleicht Geschmackssache. Ich fand den nicht so stark. Ja, den fanden ziemlich viele sehr gut. Also okay. Der ist echt ja, cool. hat mich überrascht, weil ich fand da jetzt nicht so viel. Okay. Dann noch bei den Margot Filmtipps hat er auch zwei Filme, über die wir auf jeden Fall reden können. Das ist einmal El Clan. Auf ein Platz 10, argentinischer Film, der über den hatte ich auch nachgedacht. Ne? Der ist ganz cool. Und Hardcore, der aus der Ego-Sicht, dieser Action-Film, den ich mies fand. Mhm. Und du, glaube ich, besser. Ich fand den ganz gut, ja. Der ist schon unterhaltsam. Ja, okay. Und sonst The Shallows, hast du den gesehen, Tim? Ja, den habe ich gesehen. Fandest du den gut? Den hat so Margot Filmtipps auf 5. Nee. Sorry, nee. Also das ist nee. Also vor allem, der wurde ja hochgehypt irgendwie, von wegen endlich mal wieder ein guter High-Thriller. Ja. Das, also dieses, also nee, also auch dieses Ende, das ist so lächerlich. Das ist wirklich so Blake Lively, 100 Aufnahmen von ihrem Hintern mit 50 Minuten Techno-Mucke unterlegt und dann so ein lächerliches Ende und du konntest richtig merken, die wussten nicht, wie das enden soll und nee. Okay. Wirklich nicht. Ja, das hab ich mir schon gedacht, dass deine Meinung dazu so ist. Bette Davis hat uns nur eine Top 3 gegeben, über die haben wir aber alle geredet. Florence Foster Jenkins, Doctor Strange und Rogue One. Und Friedel von Grimm hat uns die Liste, finde ich, ganz interessant, weil ich davon, glaube ich, nichts gesehen habe, außer den Tierwesen und The Big Short. Bei mir genauso, ja. Ansonsten hat sie Anomalisa. Habe ich gesehen. Auf Platz 7, ja, genau. Den auf 7, auf 6 Dope. Dann nicht gesehen. Brooklyn. Gesehen. Oasis Supersonic. Ich glaube, das ist eine Doku über Oasis halt. Das könnte sein. Und auf Platz 3 Bibi und Tina 3, Mädchen gegen Jungs. auf Platz 2 One More Time a Feeling. Und auf Platz 1 die Melodie des Meeres, wobei ich mir da relativ sicher bin, dass er nicht von 2016 ist. Okay. Wo ich nicht weiß, wie das passieren konnte. Aber vielleicht ist es auch die DVD-Veröffentlichung, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der ist gar nicht nach Deutschland gekommen. Ja, aber zu denen können wir halt nicht so viel sagen. Oder hast du was zu Anomalisa und Brooklyn zu sagen? Brooklyn fand ich nett und Anomalisa fand ich auch nett. Also beides okay. Filme, denen ich eine 7 geben würde. Sagen wir mal so. Also die kann man sich schon auf jeden Fall doch angucken. Aber okay. Bei mir kommen die nicht in die Top 10. Dann können wir noch abschließen. Christopher, der hat noch genannt auf Platz 10 Patterson, den ich einfach noch nicht gesehen habe. Jim Jarmusch-Film. Weiß gar nicht, ob der bei uns auf 2016 den habe ich rauskam. Halt richtig Bock. Weil der halt, weil ich halt Adam Driver super geil finde. Und deswegen will ich den gucken. Dann hat er noch auf Platz 3, Platz 8 Train to Busan. Oh, nein, den habe ich vergessen. Okay, alles klar. Train to Busan ist super, richtig gut. Den will ich auch noch sehen. Der kommt demnächst, glaube ich, noch mal ins Kino. Auf Platz 6 Your Name. Kenne ich jetzt, kenne ich nicht. Auf Platz 5 The Assassin. Ja, und die anderen hatten wir. Genau. Nee, Bella Donna of Sadness hatten wir nicht. Ah ja, Bella Donna of Sadness, das war ein oder so ein gezeichneter Film. Ja, das ist, glaube ich, eine neue Fassung. Den gab es früher schon mal. Irgendwie so war das, genau. Ja, aber es sind halt, haben wir leider nicht gesehen. Und Christopher kann leider heute nicht da sein, deswegen. Ein bisschen blöd, okay. Aber naja. Jetzt können wir nochmal, gut, sollen wir nochmal auf irgendwelche bestimmten Filme eingehen? Ich würde vielleicht noch wirklich auf ein paar Enttäuschungen eingehen. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, Jungs. Okay, alles klar. Dann machen wir es jetzt einfach mal. Dann sag du einfach schnell, was deine Enttäuschungen waren. Ja. Also 14 Minuten habe ich noch, also geht schon. Okay, schaffen wir es. Also Suicide Squad war eine Enttäuschung. Auf jeder Ebene. Ja. X-Men Apocalypse. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ein harter Kampf auf jeden Fall, was die größere Enttäuschung war. Batman wie Superman war klar eine Enttäuschung. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ob der Film wirklich so unglaublich schlecht war, wie Leute sagen, ist eine andere Sache, aber er war auf jeden Fall eine Enttäuschung. Mhm. Das finde ich, kann man schon behaupten. Was kann denn da noch? Gerade fällt mir jetzt nichts mehr ein. Habt ihr den Bourne-Film gesehen? Ist aber auch nicht so relevant, ne? Ja, den habe ich gesehen. Der war ganz okay. Also es war jetzt keine Enttäuschung. Ich bin jetzt auch kein so ein großer Bourne-Fan, dass mich ein Bourne-Film enttäuschen kann, wenn du verstehst. Okay, ja. Aber er war okay. Ja. Bouillon hat auch noch bei uns kommentiert und hatte geschrieben, ich war 2016 leider kaum im Kino, würde mich aber freuen, wenn der doch sehr untergegangene The Big Friendly Giant erwähnt wird. Ich habe den nicht gesehen. Hast du ihn gesehen, Tim? So ein Schmutzfilm. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Reaktion, die sich erhofft wurde. Ja, ja. Das tut mir leid, aber ich habe es gesehen und ein Spielberg-Film, wo so alles so unfassbar unspielbergig ist. Das ist, ich kann nicht verstehen, wie das Studio den auch greenlighten konnte. Hm. Also das gesamte Projekt. Es ist ein Riesenflop, 80 Millionen Verlust gemacht oder sowas. Zu Recht. Und ja, also ein Stranger Things war 10-mal mehr Spielberg als ein Big Friend Giant. Und das ohne Spielberg. Oh. Okay, hat sich einer von euch Ghostbusters angeschaut? Ja, habe ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist nicht scheiße. Okay. Ich habe den leider verpasst, ich hatte richtig Lust auf den Film. Lust auf den Film. Also ich hatte Lust auf den Film wegen der Riesendebatte um den Film. Ansonsten hätte ich keine Lust gehabt. Ich konnte mir vorstellen, dass der wirklich nicht schlecht ist. Der Film ist nicht gut. Der Film ist okay, aber er ist nicht scheiße. Das wäre Bashing jetzt wieder drin. Mhm. Also so nicht, finde ich. Aber er hat mich nicht enttäuscht, weil ich hatte überhaupt keine Erwartungen. So. Okay. Was gab's denn noch? Hat euch nicht enttäuscht. Star Trek Beyond hat euch nicht enttäuscht, oder? Nö. Naja, ein bisschen, weil ich mir ein bisschen mehr Handlung erhofft hatte, weil ich den davor ja wirklich ganz gut fand. Mhm. Also schon ein bisschen. Den schlechtesten Film, den wir dieses Jahr im Kino gesehen haben, Stefan und ich gemeinsam, da sind wir uns ziemlich einig, glaube ich, ist Der Vollposten. Ja. Ich glaube, erfolgreichster italienischer Film aller Zeiten. Ja. Mit Bastian Pastewka als Synchronstimme, der da nichts retten kann. Genau. Das ist einfach ein Desaster, dieser ganze Film. Ja, und ansonsten, wenn wir jetzt schon bei, also es sind jetzt keine Enttäuschungen, die ich jetzt noch sagen will, aber nicht gute Filme sind auf jeden Fall noch Central Intelligence mit Kevin Hart und Dwayne Johnson. Oh ja, Sowas würde ich mir auch gar nicht freiwillig anschauen. Also. Dann noch, ich hatte so eine kleine, The Suicide Squad natürlich ist komplett misslungen. Ja. Ich habe ja damals, haben wir glaube ich über, wie heißt der, X-Men Apocalypse geredet und ich meinte, das wäre die schlechteste Comic-Verfilmung, die ich je gesehen habe und habe dem trotzdem noch 6 gegeben. Und dann habe ich noch Suicide Squad gesehen und der hat bei mir, glaube ich, alles gebrochen. Beim Movie Pilot habe ich den 2,5 gegeben oder so. Der ist ja so unfassbar schlecht. Ja, das ist krass. Und dann noch einen wollte ich noch sagen. Einen schlechten Film. Ich mach die erstmal. Genau, dann werfe ich noch einen dazwischen, den ich im Kino gesehen habe, weil halt Pressevorführung und ich kann mit dem Genre nichts anfangen und es hat sich wieder nur bestätigt, meine Meinung, Jack Reacher 2 braucht man sich Alter, wirklich Jack nicht Reacher anschauen. 2, ich habe ihn mir vor 2 Tagen angeguckt. Das ist ja so ein belangloser Drecksfilm. Das ist unbeschreiblich. Das ist furchtbar, ne? Der ist so unglaublich egal. Also da habe ich wirklich schon überlegt, ob ich rausgehe, weil ich keine Lust mehr hatte. Wirklich. Ich bin, also wirklich, die gottverdammte Welt ist besser dran ohne diesen Film. Ja, das ist wirklich, allein wie dann am Ende nochmal, wie, ich fand es so lächerlich, wie, ich glaube, ich habe auch schon mal... SMS kriegt. Ja. Oder wie er da am Highway langläuft, so noch so halb dreckig und so den... Du kannst nur den Kopf schütteln. Ja. Es ist so ein Aber Mist. Der erste war doch ganz gut, oder? Ich habe den nicht gesehen, deswegen. Der erste war okay, war halt Standardkost so, aber ey, ganz ehrlich. Aber Jack Reacher ist ja in Amerika so ein Riesending, ne? Ja, furchtbar. Weil, also nicht wegen der Filme, da gibt es auch eine Buchvorlage. Ja, ja, und die wird ja richtig geliebt. Ja. Und ich muss sagen, eine Enttäuschung dieses Jahr war noch Independence Day Resurgence. Ja, okay. So ein Müll. Also, aber das hätte ich dir auch vorher sagen können, ohne den Film gesehen zu haben. Ey, du, das hätte ich auch im Vornherein sagen können. Aber der Film war so ein Mist. Das war schon gar nicht mehr feierlich. Wie kann man denn sein eigenes Filmerbe so mit Füßen treten? Das ist für mich unerklärlich. Ich muss einen Film, erstmal ganz kurz, ich habe so eine kleine Liste offen, muss ich nochmal nennen. Hau raus. Als auf jeden Fall, er hätte es vielleicht sogar in meine Top 10 geschafft. Sully. Ah, ja. Okay. Ist gekommen. Der halt echt wirklich, wirklich richtig gut war. War eigentlich auch so ein, ja, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich gut. Dann noch eine Nennung, die ich noch sagen wollte, ist Petey's Dragon. Keine Ahnung, ob den hier sonst irgendwer gesehen hat. Den haben wir hier in der Liste. Du meinst Elliot, der Drache im Deutschen, ne? Genau. Ist, finde ich, richtig gut. Den muss ich nochmal nennen. Sausage Party war eine Riesenenttäuschung. Ja, das war der, den ich sagen wollte, gerade bei den schlechten Filmen. Der ist ja so seltsam, dieser ganze Film, aber die letzte Szene ist witzig. Die Orgie. Riesenflop war noch Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Okay. Aber wird man da wirklich enttäuscht, wenn man da reingeht? Das ist wieder so wahrscheinlich der Humor, den ich so bemängle. Hat einer von euch sich Alice im Wunderland 2 angetan? Nee. Okay. Gut. Was ich noch sagen könnte, okay, also zwei Sachen, die noch wirklich richtig scheiße waren, waren The Huntsman Winter's War. Wo ist er? Warte mal, muss kurz gucken. Now You See Me 2. Den fand ich gar nicht so schlecht. Echt? Den fand ich gar nicht so schlecht? Nö, das war halt ein bisschen blöde, aber ich mochte Daniel Radcliffe da drin. Hm. Weil ich den mag ich auch allgemein. Seine Rollen in letzter Zeit sind sehr cool. Oh Gott, ich hab's vergessen. Oh Gott. Ich hab's Imperium vergessen. Und zwar ein Film, den ich auch richtig gut fand, war Nice Guys. Ja, den hätte ich jetzt auch noch genannt, weil der, glaube ich, auf Platz 11 oder 12 bei mir war. Ja, also der war wirklich lustig, wirklich nice. Kann man nur weiterempfehlen. Ja, dann würde ich auch noch mal schauen, ja. Ja, und ansonsten würde ich jetzt noch ich habe ihn gerade in der Liste gesehen. Also auf einmal Wiener Dog, da ist er. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, nicht gesehen, nee. Über ein Dackel, der von verschiedenen Personen immer aufgenommen wird und bei denen dann das Leben verändert. Das sind 4 Episoden. Eine unter anderem mit Danny DeVito. Mhm. Und der Film ist ziemlich, also sehr schwarz-humorisch, aber sehr sympathisch und kann man sich auf jeden Fall ansehen. Also das ist wirklich was anderes. Ich habe noch ein paar, die mir jetzt gerade noch eingefallen sind. Ich bin jetzt und auch zwar, den Award für den unnötigsten, dreckigsten Film des Jahres gewinnt Dirty Grandpa. Das ist unbeschreiblich, wie man so einen Schmutz produzieren kann. Ich muss sagen, das habe ich im Kino gesehen, Riesenflop und was sie da gemacht haben, keine Ahnung, Inferno. Ja. Fand ich so scheiße. Der ist aber auch total untergegangen, oder? Ja, absolut. Es war auch ein Riesenflop. Also es ist auch so ein Mist. Dann habe ich gesehen tatsächlich Gods of Egypt. Der kam ja auch dieses Jahr. Der auch echt nicht das Gelbe vom Ei war. Und dann mal eine Frage, hat irgendwer von euch Ben-Hur geguckt? Nee, wollte ich auch noch fragen. Ja. Weil das ist ja wirklich schon ein historischer Flop. Hm. Also wirklich historisch. Ja, das stimmt. Muss man erstmal schaffen. Habe ich auch kaum mitbekommen. Also ich kann noch sagen, ich habe The Light Between Oceans gesehen mit Fassbender und Wakanda. Guter Film, emotional. Also spielen eigentlich fast nur die beiden, weil es halt auf einer einsamen Insel spielt. Kann man wirklich gut schauen. Ist jetzt auch nicht der Beste. Und man hat halt die hübsche Wakanda. Genau. Deswegen guckt man es. Ja. Dann Bad Moms haben Stefan und ich gesehen und waren überrascht, dass er doch gar nicht so, der war ganz lustig. Ach ja, stimmt ja, das meintet ihr ja, dass der gar nicht mal so blöd ist. Nee, das ging sogar. Ja, und ich glaube, damit haben wir... Ja, wir nennen jetzt ja nur noch Filme. Genau. Würde ich sagen, haben wir eigentlich alles gut abgehakt. Ja, doch. Würde ich behaupten, das war doch mal ein Jahresrückblick. Aber ich muss auch sagen, so im Endblick ist das auch ein gutes Kinojahr eigentlich gewesen. Also, finde ich auch persönlich. Da waren ziemlich viele Filme dabei, die ich wirklich sehr gut fand. Ich habe wahrscheinlich aber auch so viele im Kino gesehen. Also ich habe so viele im Kino gesehen, wie noch nie vorher in meinem Leben. Ich habe nachgezählt, ich war dieses Jahr 25 Mal im Kino und es gab bei mir Jahre, da war ich vielleicht 2-mal im Kino. Und das ist im Schnitt alle 2 Wochen und das ist schon ganz ordentlich. Ja, absolut. Nö, war, aber ich sage aber auch irgendwie diesen Satz irgendwie am Ende von jedem Jahr war eigentlich ein cooles Kinojahr. Also eigentlich findet man immer Filme. Ja. So, mehr oder weniger. Ja. Aber gut, dann lasst uns es hier beenden. Genau. Ja, genau. Dann, wir werden ja sicherlich noch auf einige Filme zurückgucken, wenn es ja an die Oscars geht. Ja. Richtig, ja. Heute Abend sind Golden Globes, ne? Stimmt, ja. Da kann man auch noch drüber sprechen. Und ansonsten alles Fragen, Feedback und so weiter immer an podcast@filmexe.com. Ja, oder in die Kommentare. Oder in die Kommentare und so weiter. Und wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, wie immer. Ja, okay. Auf jeden Fall. Na dann. Ja, vielen Dank. Bis dann. Fürs Zuhören. Ciao.